WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So Leute, schon wieder 1 Uhr Nacht und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute gibt's bei uns eine freie Sendung, eine offene Themensendung. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Morgen ist die Birgit, 56. Guten Morgen, Birgit. Guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir, Birgit? Bin ich doch ein bisschen aufgeregt. Ist gleich vorbei. Ja, ich habe halt eine Sache, die schon sehr lange her ist. Also über 40 Jahre her ist. Wie, 40 Jahre? Ja, und sich wie so ein roter Faden durch mein ganzes Leben zieht. Was ist das? Mein Bruder hat vor über 40 Jahren einen Freund umgebracht. Mhm. Einen Freund, nicht ja. Deinen Freund, einen Freund. Mhm. Seinen Freund, ja, einen Freund. Ein Freund, mhm. Ja. Wie alt war dein Bruder damals? Der war 20. Und ich der Freund? Du? Ich war 14. Ja. Und der Freund wahrscheinlich auch um die 20? Ja, und, auch in dem Alter, ja. Warum hat er das getan? Das ist wohl nach hohem Alkoholkonsum aus Eifersucht passiert. Es ging um ein Mädchen? Ja. Mhm. Weißt du die genauen Umstände, wie das dann... Und wie das dann passiert ist, das weiß ich nur vom Erzählen. Mhm. Was weißt du? Ja, ich weiß, dass er dann, dass ich morgens wach geworden bin, weil die Polizei in mein Zimmer wollte und alles durchsucht hat, ob er da irgendwo ist. Mhm. Er ist wohl dann weggelaufen und halt die ganzen Umstände nachher, die Gerichtsverhandlung und... Erzähl doch noch was über die Tat. Wie genau ist die abgelaufen? Ja, der ist wohl, sie hatten eine Fete zu Hause und die haben sich wohl gestritten. Mhm. Und dann ist sie mit seinem Freund abgezogen. Mhm. Und er ist dann wohl hinterher, sie sind dann zu dem Mädchen nach Hause. Moment, er ist mit seinem Freund abgezogen. Nee, sie. Sie ist mit ihrem Freund gegangen, ja. Ja. Und, Dein Bruder hinterher? Ja, und dann, ist es da wohl irgendwie, da hat der Bruder von dem Mädchen eben eine Pistole in die Hand gedrückt und... Ein Bruder von dem Mädchen hat deinem Bruder eine Pistole in die Hand gedrückt? Ja. Und dann ist das wohl irgendwie, ist die wohl losgegangen. Gott, woher hatten die damals... So griffbereit eine Pistole? Ja, ich weiß nicht, die hatten die wohl im Haus. Der Vater hatte wohl da Waffen. Und warum hat der Bruder, deinem Bruder, die Waffe in die Hand gedrückt? Warum, das weiß ich alles nicht. Und dann hat dein Bruder diesen jungen Mann geschossen? Ja, das ist dann wohl irgendwie durch eine Zuckung, ist das da, ist die Pistole losgegangen. Und hat den dann gleich in den Kopf getroffen. Und war sofort tot? Ja. Beide waren alkoholisiert? Ja. Mein Bruder, der hat über 3 Promille. 3 Promille? Ja. Das heißt, wenn eine so hohe Promillezahl festgestellt wird, gibt es ja in der Regel mildernde Umstände. Ja, ne? Der hat auch nicht viel bekommen. Der hat nur was über 2 Jahre bekommen. Mhm. Der weiß auch selber nichts mehr davon. Wie ist das damals in eurer Familie eingeschlagen? Schlimm. Sehr schlimm. Du kanntest diesen Freund wahrscheinlich auch irgendwie. Ja, sicher. Wir waren eine Clique. Mhm. Was haben eure Eltern gesagt? Meine Mutter, die hat einen Nervenzusammenbruch. Die war überhaupt nicht mehr ansprechbar. Die hat nur noch geschrien und geheult. Und man durfte da zu Hause nicht drüber reden. Und der Vater? Mein Vater war da eher der Zurückhaltende, der... in sich gekehrt, der hat das alles reingefressen. Habt ihr denn dann später oder danach, vielleicht sogar unmittelbar danach, Kontakt zu der Familie des... Nein. Nein. Nein. Nie wieder? Nie wieder, wir sind der Familie mehr oder weniger aus dem Weg gegangen. Wie nah wohntet ihr zusammen? Wir wohnten in einem Dorf. Also einem Dorf, da begegnet man sich ständig. Ja, sicher. Hat dein Bruder sich bei dieser Familie mal erklärt, entschuldigt? Nein. Nein. Weder er noch irgendeiner von uns. Und das ist das auch, glaube ich, was mir so nachläuft. Das heißt, dein Bruder hat auch nie mit dir mal darüber gesprochen? Nein. Hast du ihn nicht von dir aus aktiv angesprochen? Oder? Ich habe ihn mal drauf angesprochen und da hat er mir gesagt, er wüsste davon nichts und das könnte ihn nicht belasten. Das könnte ihn nicht belasten? Nee, er wüsste davon nichts. Er wüsste nur das, was ihm erzählt worden ist. Glaubst du das, dass ihn das nicht belastet hat? Ich glaube das nicht, weil er ist ja auch weggegangen von hier. Sehr weit weg. Ich möchte jetzt nicht sagen, wohin sonst. Ja, auf jeden Fall sehr weit weg und ist auch kaum noch nach Hause gekommen. Hattest du denn dann im Laufe der Jahre oder vielleicht sogar bis heute Kontakt zu deinem Bruder? Ich habe jetzt, seit mein Vater verstorben ist, gar keinen Kontakt mehr. Jetzt, das Ganze ist 40 Jahre her, sagst du? Es ist 42 Jahre her. Wie kommt es, dass dich das offensichtlich so sehr beschäftigt? Ich weiß, ich habe immer das Gefühl, dass in meinem Leben alles schief gelaufen ist. Also bei mir ist so viel... Also es gab noch viele andere Dinge, die nicht gerade gut waren in deinem Leben. Dann und für dieses kannst du ja nun überhaupt gar nichts. Nein, aber ich bin damals den anderen Tag, wollte ich zu einer Freundin, wurde ich von der Mutter an der Türe abgefertigt, dass ich mich überhaupt noch raustraue, nach dem, was der gemacht hat. Ach so, da kamen denn die Sippen. Ja. Ja. Und wenn man jemandem von der Familie begegnet ist, von der anderen Familie, dann wurde man beschimpft. Dann hat man die Straßenseite schon gewechselt, wenn man die gesehen hat. Ja, die haben dich auch beschimpft? Ja. Was haben die gesagt? Nur von Weitem halt. Da ist das Pack und was ich weiß alles. Das ist und ich habe mir das immer sehr zu Herzen genommen. Mhm. Das ist natürlich von tiefster Ungerechtigkeit geprägt, denn ihr, deine Mutter, dein Vater, du, gab es noch mehr Geschwister? Ja. So, die anderen konnten ja nun wirklich nichts dazu. Und dann in so eine Sippenbeschuldigung genommen zu werden, ist natürlich eine Katastrophe, was diese Menschen euch angetan haben. Ja, ich habe also manchmal das Gefühl, dass alles, was in meinem Leben schiefgelaufen ist, darauf zurückzuführen ist. Ging es denn bis zu diesem Zeitpunkt ganz okay in deinem Leben? Du warst ja, es war ganz normal. Ich war ein ganz normaler Teenager. Ja. Mit den normalen Streitigkeiten mit den Eltern. Mhm. Ja. Kannst du mal so ein paar Stichworte sagen, was dann im Laufe deines Lebens bis heute schiefgelaufen ist? Ich habe halt 3 Prügelbeziehungen hinter mir. Mhm. Hab 3 Kinder aus verschiedenen Beziehungen. Mhm. Hab dann nachher auch geheiratet, um diesen Namen loszuwerden. Und die Ehe hat auch nur 4 Jahre gehalten. Und das kann natürlich sein, dass das für dich als Jugendliche so eine Erschütterung war, dass das schon auch so sich niedergeschlagen hat auf deine Psyche, dass all diese anderen Dinge daraus entstanden sind oder teilweise entstanden sind zumindest. Ich denke manchmal, du bist bekloppt, du bist 56 Jahre alt. Einmal muss es doch gut sein, darüber nachzudenken. Mhm. Was wäre, wenn? Ich meine, es ist nun mal so, wie es ist. Mhm. Ich kann es nicht ändern. Wie war das denn damals? Der ist zu 2 Jahren verurteilt worden. Mhm. Aber die 2 Jahre hat er gesessen. Ja. Habt ihr, die Familie, ihn dann im Knast besucht? Ja. Kannst du das mal beschreiben, wie das so... Wir haben ihn besucht und ich habe dann auch Fotos von der Clique gemacht und ihm geschickt und seine Freunde immer dazu angestoßen, ihm auch mal zu schreiben. Und wie war die Stimmung, wenn ihr euch dann da gesehen habt? Vermutlich in einem Besucherraum. Ja, gedrückt. Und niemals wurde über die Tat gesprochen? Der durfte zu Hause nicht drüber gesprochen werden. Und er hat das dann bei diesen Besuchen auch nicht gemacht? Nein. Das ist ja, finde ich, noch viel schlimmer für alle, dass man nicht mal drüber sprechen kann. Wenn ich mal versucht habe, mit meiner Mutter darüber zu reden, wenn mir wieder was mit der anderen Familie passiert war, dass ich wieder auf die gestoßen bin, dann hieß es nur, geh denen aus dem Weg, wieso immer nur dir? Lebt deine Mutter noch? Nee, sie leben beide nicht mehr. Das heißt, beide Eltern haben dieses Unglück auch mit ins Grab genommen. Ja. Und die anderen Geschwister, wie alt waren die damals? Ja, die anderen zwei jünger und eine noch älter. Wie gehen die denn damit um? Ja, die Jüngeren, die wissen oder waren noch zu jung, um da irgendwie mit konfrontiert zu werden. Und die Ältere, die hat nicht mehr im Dorf gewohnt, ne? Die war verheiratet da schon und also, war halt weiter weg vom Also stehst du, standest du und stehst du bis heute ganz alleine mit dieser ungeheuerlichen Tat deines Bruders da? Ja, wenn so, man das so sagen kann. Kann man so sagen, ja. Ja, ich habe also das meiste abgekriegt und... Warst du denn mal im Laufe der vielen Jahre, Jahrzehnte mal bei einem Psychologen? Ich bin öfters in Behandlung gewesen und... Hast du dieses auch erzählt? Ich habe mich dann in die Arbeit geflüchtet. Ich arbeite in der Altenpflege. Hast du in den psychologischen Behandlungen auch von diesem Vorfall gesprochen? Auch, ja. Ja. Aber offensichtlich hat es nicht so richtig geholfen, sonst... Nee, das hat nicht wirklich, weil das ist... ich habe nie so eine tiefenpsychologische Therapie gemacht. Ich habe immer nur so eine Gesprächstherapie gemacht. Birgit, ich habe eine sehr erfahrene und sehr tolle Psychologin heute Nacht bei mir. Ja. Die Claudia, die das Gespräch auch mitgehört hat. Ja. Ich möchte sehr gerne, dass sie sich jetzt weiter mit dir unterhält und dir vielleicht so ein paar Dinge an die Hand gibt und aufzeigt, was du tun solltest und tun könntest. Ich glaube, es ist dringend nötig, doch nochmal irgendwas zu versuchen, damit du etwas mit dir ins Reine kommst. Ja. Das fände ich gut. Und ich habe Schrecken gehört, dass du aufhören willst. Ja, am 16. Dezember ist die letzte Sendung. Ich hätte gerne noch ein Autogramm vorher. Sehr gerne. Dann kannst du der Claudia gleich deine Adresse geben. Und du legst auf. Wir melden uns gleich. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute, dass du nach so vielen Jahren vielleicht irgendwann in der nächsten Zeit es doch schaffst, etwas Abstand zu gewinnen zu all dem. Dankeschön. Ne? Alles Gute, Birgit. Ja. Auf Wiedersehen. 0800 220 5050, unsere Nummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Daniel ist hier. Daniel ist 55. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, hallo Daniel. Um was geht's bei dir? Es geht um den Tod meiner Mutter. Wann ist deine Mutter gestorben? Am 12. Februar ist das passiert. In diesem Jahr? Ja. Das ist ganz frisch. Ja, genau. Das heißt, da steht man eigentlich als Angehöriger noch unter Schock. Genau, das stimmt, wirklich, ja. Ist deine Mutter plötzlich gestorben? Also sie hatte schon Blutkrebs. Also ich habe sie hier gepflegt ein Jahr lang. Fast genau ein Jahr lang war das denn. Und hast du das alleine gemacht? Ja, das habe ich alleine gemacht. Das heißt, es gibt keinen Vater mehr und du hast keine Partnerin, die dir helfen könnte? Ich bin ganz alleine praktisch. Naja, es war dann so am 12. Februar. Ich musste ihr, weil ich gebe mir wirklich irgendwie selber die Schuld darin, ich habe ihr dann ihre Tablette gegeben, habe gemerkt, dass sie schon so ein bisschen ausbricht und sowas. Also sie hat die nicht in den Mund bekommen. Musste dann die zweite Tablette geben, habe dann auch wieder nachgespült, so mit, kennst du die Flaschen, so mit Sportverschluss, die man öffnen kann. Ja. Mit der habe ich dann nachgespült. Habe danach dann ihre wunden Stellen durch das Liegen am Gesäß versorgt und hat dann plötzlich ein Röcheln und dreimal so komisches Atmen gehört und dann nichts mehr. Also ich habe dann immer, habe hier noch ein paar Ohrfeigen verpasst und sowas. Ich dachte einmal, wach auf, was hast du denn und sowas. Ne? Naja, habe ich den Puls gefühlt, auch mal so am Herzen gehorcht, habe nichts mehr gehört. Dann habe ich ihr den Zuckerwert, weil sie Diabetiker war, gemessen, der war 45. Also ziemlich unten war das. Dann habe ich ihr versucht, Traubenzucker in den Mund zu stecken, habe das immer nachgesteckt und nachgespült, aber... Aber der Puls war nicht mehr da? Nein, ich habe nichts gehört. Bei dem Nachstecken in den Mund von dem Traubenzucker habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, sie hat mir auf den Finger gebissen. Also das war ein richtiger Schmerz, das hatte fast geblutet. Und die Augen gingen auch ein bisschen auf. Na gut, dann habe ich das mal weiter versucht und habe dann zigmal den Blutzucker gemessen. Das war dann am höchsten auf 118, was dann wieder normal war fast. Aber es ist leider nichts passiert. Ne? Also. Warum hast du nicht gleich den Notarzt gerufen? Ja, das ist ja das Problem. Mein Problem ist das, warum ich mir die Schuld gebe. Also ich hatte immer ständig Angst, dass ich meine Mutter verliere. Und also ich wollte sie eigentlich nicht einfach nicht gehen lassen, verstehst du? Ja, aber dann, dann ruft man doch besonders schnell den Notarzt. Das ist so, ja, das ist eine Macke, ist das. Das stimmt. Und aber erzähl mal weiter. Also du hast ja, jetzt geht ja schon die ganze Zeit schlecht, so hier, ne? Weil sie hatte ja durch ihre Krankheit auch eine Anämie, Blutarmut und so weiter. Mhm. Und ich habe dann schon gemerkt, ja, es geht immer schlechter. Du musst ja eigentlich mal den Arzt rufen, dass sie wieder Blut bekommt. Ne? Mhm. Hatte dann immer Angst, wenn sie wieder ins Krankenhaus kommt. Weißt du, das war ein Horror für mich. Darum. Vor was hattest du denn Angst, wenn sie ins Krankenhaus kommt? Ja, weiß nicht, das ist schlimm so, weil ich sie dann nicht mehr sehen kann und so weiter. Ne? Aber man hätte ihr ja vielleicht auch nicht, weil es so weit fortgeschritten war, noch mal ein bisschen helfen können. Ja, darum gebe ich mir jetzt auch die Schuld. Erzähl doch mal weiter, du hast dann noch mal den Blutzucker gemessen. Ja, also öfters den Blutzucker, der war dann wieder auf 118. Und sie hat nicht geatmet? Aber keine Reaktion, nein. Nicht geatmet, kein Puls? Kein Puls. Da war sie eigentlich verstorben? Ja, ich wollte es nur nicht wahrhaben. Ne? Und wie lange hast du dann noch gewartet, bis du irgendjemanden gerufen hast? Ja, das ist ja das Problem. Also ich habe dann Schmerztabletten bekommen, Morphium. Dann habe ich mich da hingesetzt und habe die Dinger geschluckt und bin dann irgendwann hier... Du hast die geschluckt? Ich habe die dann geschluckt, ja. Und bin dann irgendwann hier ohnmächtig oder eingeschlafen, ich weiß es nicht. Ach Gott. Am nächsten Tag, morgen, bin ich dann wieder aufgewacht. Und dann habe ich ihr Gesicht gesehen, also... Ich musste mich übergeben. Also wenn du so das Bild kennst, der Schrei, ne? Mhm. So ähnlich sah das aus. Ne? Und hab dir dann die Decke über den Kopf gelegt. Mund war ganz aufgerissen. Ja, genau. Ja. Ein Auge war offen, der Mund war aufgerissen. Mhm. Sah echt schlimm aus. Also ich musste mich ja dann übergeben, deswegen. Und dann, was hast du dann gemacht? Ja, und dann ging die Geschichte weiter. Ich habe ja dann die Decke übergelegt und hab dann 4 Tage neben ihr gesessen. Hab ihr praktisch... Ich habe dann immer wieder diese Tabletten konsumiert, habe da drauf getrunken. Du hast 4 Tage neben deiner toten Mutter in eurer Wohnung gesessen. Genau, so war das, ja. Ich habe das Fenster geöffnet, um den Geruch wegzukriegen, so ein bisschen, ne, und so weiter. Du warst in dieser Zeit ja nicht bei Sinnen. Ja, das kann man sagen. So muss man das sagen. Dennoch die Frage, kannst du erklären, was in diesen Tagen in dir vorgegangen ist? Ich weiß es nicht. Warum hast du das damals gemacht? Ich wollte sie einfach nicht gehen lassen. Ich dachte, na, ich weiß nicht, das ist krank gewesen. Ne? Das ist krank, diese Ansicht, so, das weiß ich. Nach diesen 4 Tagen, was hast du denn dann gemacht? Ja, ich habe dann die 4 Tage hier gesessen, habe etliche Telefonate geführt mit Seelsorgern, mit allen Krisentelefonen, allen möglichen, was es so gibt. Hast du denen erzählt, dass neben dir die tote Mutter liegt? Ja, habe ich erzählt, ja. Und die haben niemanden alarmiert oder benachrichtigt? Ja, also so Seelsorge, die dürfen das ja nicht weitergeben. Ne? Die sind auch anonym, ist da die Nummer. Aber die haben dir wahrscheinlich auch geraten, dass du was unternimmst. Ja, immer, genau. So, was ist am 4. Tag dann? Ja, dann war es so, dass ich bei uns hier in einer psychiatrischen Klinik angerufen habe und wollte einen Doktor sprechen. Mhm. Dann hat sich auch jemand gemeldet, so hat natürlich auch auf mich eingeredet, der wollte immer meinen Namen wissen. Ach, dem hast du das auch erzählt? Ja, ich habe denen das auch so erzählt, ja. Ich weiß nicht, warum ich überall angerufen habe, das war irgendwie, um mich davon abzulenken wahrscheinlich, ne? Also so war das wahrscheinlich. Gut, aber was geschah dann? Ja, gut, dann habe ich diesen Arzt gesprochen in der Klinik. Der wollte dann auch immer unbedingt meinen Namen wissen und ich sagte, nein, dann kann ich auch selber anrufen und so, ich will das nicht. Ja. Dann wurde der dann auch ein bisschen sauer und ich meine, gut, wenn sie auflegen wollen, dann legen sie auf. Hab dann aber meinen Vornamen noch genannt und dann hat dieser Arzt aufgelegt. Ah, okay, dann hat der deinen Namen und... Ja, meinen Vornamen hat er gehabt. Ja. Hat er die Polizei benachrichtigt wahrscheinlich? Ja, ich war dann wieder am Telefonieren und so eine Stunde später... klingelte das dann bei uns an der Wohnung und dann stand so das ganze Programm vor der Tür, Polizei, Sanitäter, Kriminalpolizei. Hast du das dann geduldet? Ja, also ich war praktisch erleichtert zu dem Zeitpunkt. Wie es geklingelt hat, das war schon ziemlich spät. Ich hatte auch gerade wieder mit dieser Seelsorge geredet. Das heißt, wenn das jetzt nicht so gekommen wäre, hätte es sein können, dass du noch 2 Tage da sitzt. Ja, ich weiß nicht, was passiert wäre. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn du da schon so extreme Schwierigkeiten damit hattest, deine Mutter gehen zu lassen, ja, obwohl sie ja schon längst gegangen war, ja, wie hast du denn dann die Beerdigung erlebt? Gar nicht. Ich bin nicht hingegangen, ich habe abgesagt. Mhm. Weißt du, das war für mich schon immer ein Albtraum, so wie ich, wie so bekannt wurde, dass sie diese Erkrankung hatte. So, ich habe mir das immer geistig vorgestellt. Ich konnte das einfach nicht ertragen, dass sie dann da in diese Grube runtergelassen wird. Und ich, das hätte ich nicht gepackt. Ich wäre da zusammengeklappt, glaube ich. War deine Mutter in den letzten Tagen noch bei klarem Verstand? Ja, also kann ich nicht gerade sagen. Also sie konnte kaum hören. Also was, wenn ich ihr mit dir geredet habe, hat sie praktisch nur immer mit Ja geantwortet. Ja. Das heißt, sie war wirklich final erkrankt. Ja, und muss man wirklich so sagen. Das heißt auch, dass es klar war, dass sie sterben muss bald an der Erkrankung. Ja, aber ich wollte das einfach nicht wahrhaben. Weißt du, ich habe mich mit allen Sachen abgelenkt. Wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter grundsätzlich? Aber ich habe meine Mutter abgöttisch geliebt. Ne? Wir sind hier 56 Jahre, haben wir gewohnt hier. Hast du in der Zeit keine Beziehung gehabt? Doch, doch. Natürlich, doch, doch. Also es weiß kein hier, wie nennt man das? Ich weiß es jetzt nicht. Also du warst nicht so eng mit der Mutter verbandelt, dass... Also wir haben kein eheähnliches Verhältnis. Nee, das meinte ich also nicht, aber es gibt ja so Verhältnisse, wo die Mutter immer die Nummer 1 ist und keine Frau zugelassen wird. Doch, so, ich hatte Frauen schon, ne? Freundinnen und sowas, aber ich weiß nicht, ob das darüber gekommen ist bei denen, also ich... Für mich war meine Mutter immer die Nummer 1 so praktisch. Naja, also doch. Ja. Insofern ist es dann auch erklärbar oder verständlich, was für ein ungeheurer Schock das für dich ist, dass sie dann gestorben ist. Genau. Wie alt ist sie geworden? 79 ist sie geworden. Das ist sehr dramatisch, was du mir erzählst, Daniel. Ja. Ich finde es mehr dramatisch für dich als denn für deine Mutter. Deine Mutter scheint ja offensichtlich dann relativ friedlich verstorben zu sein. Naja, sie hat 3 Atemzüge getan und dann... Genau. Was auch. So. Genau, und das danach hat sie nichts mehr gemerkt. Ja. Und wahrscheinlich vorher auch nicht mehr so viel. Darum bin ich auch nicht zu der Beerdigung gegangen. Ich dachte, naja, also da hat sie jetzt auch nichts mehr von und so weiter. Ne? Mhm. Hast du denn dir nach... Gut, das ist noch gar nicht lange her. Es ist 12.02. hast du gesagt, ne? Ja. Hast du überlegt, dass du die mal in sehr gute, profunde, psychotherapeutische Behandlung bringst? Ja, es war dann so, also die Polizei war dann hier, man hat mich erst in die Klinik auf die Intensivstation und am nächsten Tag in eine psychiatrische Klinik überwiesen, wo ich dann entweder konnte ich da freiwillig oder sie hat mich zwangsweise da eingeliefert und dann wurde das hier auch untersucht und es kam so weit, dass die Polizei dann mir praktisch Schuld an ihrem Tod gegeben hat. Aber das ist doch wahrscheinlich... Die kamen dann auch in die Gerichtsmedizin. Man hat gemerkt, dass sie Blut an der Lippe hatte und so weiter. Ne? Aber ist das widerlegt jetzt? Ja, das ist dann widerlegt worden. Man hat nämlich da verhört und so weiter. Und du musst jetzt nicht, du musst von Amts wegen nicht in eine psychiatrische Behandlung. Man hat dann gesagt, also von Amts wegen... Kannst du jetzt gehen, wann du willst. Man hat mir zwar geraten, noch da zu bleiben, aber ich habe mich dann letzten Sonntag praktisch selber entlassen und bin wieder hier zu Hause. Aber Daniel, ich rate dir erstmal aufgrund meines Laienverstandes ganz dringend zu einer therapeutischen Behandlung. Ja, das weiß ich. Da ist ganz, ganz viel, was du aufarbeiten musst und was du bearbeiten musst. Ja, ich weiß, das ist schon krankhaft hier, dass hier passiert ist. Ja, also das, von meiner Seite aus. Das ist pathologisch, das glaube ich auch, ja. Ja. Ich möchte auch dich gerne beraten lassen von meiner Psychologin. Ja, bist du damit einverstanden? Ja. Ist ja ganz unverbindlich. Sie wird dir Tipps geben, Ratschläge geben, welche Art der Therapie für dich gut wäre. Aber mach es unbedingt. Mach es unbedingt. Das finde ich alles sehr alarmierend, was du da gerade geschildert hast. Ja, ich habe das auch, wie ich hier gesessen habe. das war immer so im Unterbewusstsein, ne? Mhm. Ich meine, was machst du hier eigentlich? Mhm. Und sowas, ne? Also, aber. Ich find's toll, dass du angerufen hast und ja. das auch so erzählst, denn ich könnte mir vorstellen, dass man sich ja auch schämt, das zu erzählen, weil es so eine bizarre Geschichte ist. Es geht auch darum, so, dass ich das mal aufarbeiten will. Genau, genau. Das ist eine Erleichterung für mich, dass ich das mal loswerde ja. hier, so, ne? Ja. Gut, lieber Daniel, dann wird die Claudia, meine Psychologin, dich auch gleich zurückrufen mhm. und alles weitere im Hintergrund besprechen. Ja. Dir wünsche ich viel Kraft, jetzt über die Trauerzeit mhm. zunächst erstmal hinwegzukommen oder sie zu ertragen. Ja. Hinwegkommen, das wird dann lange dauern. Mhm. Und wünsche dir alles Gute für eine anstehende Therapie. Mhm. Alles Gute. Tschüss. Ja, Domian, vielen Dank. Ne? Sehr gerne. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. 1.25 Uhr haben wir und jetzt muss ich hier lange drauf gucken. Jetzt muss ich richtig üben, wer jetzt am Telefon ist. Ekaterina. Ja, Ekaterina, stimmt das? Ja. Ist das ein richtiger Name oder irgendwie eine Abkürzung von irgendwas? Eine Abkürzung? Ja, das ist mein richtiger Name, ja. Ekaterina. Kommst du aus fernen Ländern? Oder die Familie? Ja, ich bin Russin. Ah. Ja. Jetzt verstehe ich. Ekaterina. Katharina ja. kennen wir ja auch hier, aber Ekaterina kennen wir nicht so. Gut. Okay. Ich freue mich, dass du da bist, Ekaterina. Ja. Du bist 22 Jahre alt, habe ich schon gesagt. Und was ist dein Thema? Ich rufe zum Thema von gestern an, außergewöhnliche Paare. Ah ja. Ja, auch ich bin halt, also ich und mein Freund sind seit 4 Jahren zusammen. Mhm. Ja, wir leben ein ganz normales Leben, gehen arbeiten, Haushalt, alles ist perfekt. Und gerne, wenn wir frei haben, gehen wir in Swingerclubs. Mhm. Wie alt ist denn dein Freund? Der ist 26. Gut, das ist ja noch im grünen Bereich. Ja. Aber ihr geht in euren jungen Jahren in einen Swingerclub. Ja. Warum? Genau. Weil mein Freund drauf steht, wenn ich mit anderen Männern halt spiele und sie oral befriedige. Das heißt, er sitzt daneben, guckt zu, während du dann mit einem oder sogar mit mehreren vielleicht? Nee, mit mehreren auch, ja. Mit mehreren auch. Ja. Und mischt er sich dann auch schon mal ein? Macht er dann mit? Oder? Ja, auch, ja. Das auch. Aber meistens guckt er zu? Ja, der guckt zu und danach machen wir es halt beide. Ach so, das heißt, der kommt richtig in Fahrt. Genau, und, ja. Und müssen die anderen Männer dann weggehen, wenn er dann an dich ran? Nein, die können auch dazu stoßen. Ich sag dann auch immer, komm. Aber Geschlechtsverkehr hatte ich bisher noch keinen mit einem Mann im Swingerclub. Ach so, nur die anderen Schweine ja, rein. Ja, wäre fast dazu gekommen einmal, aber der wurde halt nicht hart von dem anderen Mann. Ach so, ja. Du hättest nicht Nein gesagt. Ja, ich hätte nicht Nein gesagt, ja. Verstehe. Aber die meisten kommen dann halt mit der Ausrede, ja, mit Kondom, da vertrage ich nicht und so weiter und dann, ja. Aber du, wenn dann natürlich nur mit Kondom, ne? Ja, natürlich, ist ja klar. Natürlich. Seit 4 Jahren seid ihr zusammen. Genau. Wann hat das, nach wie vielen Jahren und hat das angefangen, das Swingerclub gehen? Ja, es fing damit an eigentlich, dass ich halt, wenn wir so Fernsehen geschaut haben, dass ich mal erzählt habe, oh guck mal, ich finde den voll toll, wenn dann so ein schöner Mann kam. Mhm. Und dann habe ich dem halt im Bett, dann hat er gesagt, ja, das hat mich voll scharf gemacht, erzähl mal, was du mit dem Mann machen würdest und so weiter. Ja, und dann kam es halt mehr, dann habe ich dem halt erzählt. Und ja, und dann haben wir irgendwann mal spontan entschieden, vor 1,5 Jahren oder so, dass wir, ja, komm, lass mal fahren, lass mal uns das angucken. Ja, und das fanden wir dann richtig toll. Also im Prinzip seid ihr beide so drauf gekommen, ne, kann man sagen. Ja, ja. Ist nicht von einem ausgegangen. Ja. Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit Swingerclubs. Ich war noch nie in so einem Club. Ja, was ich auch nicht gedacht hätte, aber das sind auch ganz normale Menschen, so vom Feuerwehrmann, Polizisten und Beamten, Ärzte und so weiter. Ja, das alles vertreten. Glaube ich schon, aber meine Klischee-Meinung, bitte berichtige mich, wenn ich falsch liege, ist, dass da doch eher mittelalterliche oder ältere Leute hingehen. Nein, jüngere. Auch jüngere, also in eurem Alter tauchen da auch Leute ja, auf. Ja. Wie ist denn eure Sexualität außerhalb des Swingerclubs? Oh, auch toll. Auch toll. Ja, wir machen Sachen. Ja. Ist immer gut. Also ist der Swingerclub eine sehr schöne Bereicherung für eure Sexualität? Ja, klar. Finde ich sehr, sehr toll. Es gibt so viele Pärchen, die eine Weile zusammen sind und da ermattet die Leidenschaft, aber die trauen sich dann nicht irgendwie andere Sachen zu machen. Und ich glaube, ja, so etwas kann da schon viel Wind in die Beziehung reinbringen. Ja, und das wollte ich dich ja auch fragen. Findest du das irgendwie krank? Nee, überhaupt nicht. Wenn ihr beiden das entscheidet und im Einvernehmen, so wie du das geschildert hast, ist das doch absolut in Ordnung und super. Ja. Also, ja, und der gibt mir sogar das Erlaubnis, mit anderen Männern was zu haben. Ja, genau. Und sagt dann immer, ja, dann erzähl mir genau, ist es was denn passiert auch, ist. Ist es denn auch schon mal passiert im Club, dass du alleine mit ein paar Männern und er ist irgendwie in einem anderen Raum? Ja, auch die ganzen Barkeeper, also ich habe sehr große Brüste, das fällt dann halt allen auf. Mhm. Es sind auch viele Pärchen immer da. Mhm. Die Frauen, da merkt man schon, wenn der Mann von der Frau weggeht, dass die dann hinterherkommt und sagt, komisch, und dann darf der Mann nicht an mich. Mhm. Weil irgendwie ein bisschen eifersüchtig reagieren die schon bei mir. Und ich bin ja noch sehr jung. Genau. Und ja, und dann kommen immer die ganzen Barkeeper und mein Mann war mal auf, ich sag immer mein Mann, der war mal auf Toilette und dann war der Barkeeper da, kam dann zu mir und hat gesagt, oh, sind die echt? Hat mich dann angefangen zu begrapschen und dann der so, komm bitte mit. Und dann war ich dann halt weg und dann kamen noch andere und wo er dann kam, hat mich gesucht und dann in einem Zimmer gefunden, meinte er auch halt zu mir, ja, oh, das fand ich so geil. Fand er geil? Das, ja, so. Also ich musste dich suchen, dann finde ich dich da mit 5 anderen Männern. Das ist ja lustig. Und umgekehrt, wenn er jetzt auch sich in einen Raum zurückzieht mit 5 drallen Frauen? Ich weiß nicht, ich habe ihn schon mal gefragt. Ich habe auch für mehrere Frauen angesprochen. Wir hatten auch was mit anderen Frauen, aber da hat er gesagt, irgendwie turnt ihn das überhaupt nicht an. Ja, der ist so, wir haben so uns schon mal mit einem Pärchen privat getroffen öfters, aber irgendwie der meinte, da musste ich eher dich angucken, wie du es halt mit einem anderen Mann treibst, als sie mich da die ganze Zeit. Seid ihr beiden oder du oder vielleicht nur er auch ein bisschen bi? Nein, nein. Auf keinen Fall. Der mag er, wenn ich halt. Ja. Nee, der ist nicht. Wie oft geht ihr in einen Swingerclub? Ja, so wie uns die Zeit erlaubt, weil wir sind beide arbeiten in der Gastronomie und ja. So 2-3 Mal im Monat vielleicht. Ja, gut. Und je nach Veranstaltung, weil manchmal gibt es Veranstaltungen, das ist nichts für uns halt. Zum Beispiel? Ja, das Creating State oder Black Night. Was ist das? Was? Das sind halt farbige Menschen. Ach so, da steht ja nicht so drauf. Nee, okay. Und das Erste, was war das? Ja, wenn die Frauen ganz viel spritzen. Ach so, ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Ist auch nicht euer Ding. Nee. Und da gibt es extra Partys für Frauen, die ejakulieren? Ja, genau. Das gab es letztens. Das ist ja schräg. Dann treffen sich nur Frauen, die diese Fähigkeit besitzen und dann geht die Post ab. Ja, und einmal haben wir uns auf eine Party angemeldet. Ja. Weil es gibt extra so eine Seite für Partys. Sexpartys. Ja, genau. Mhm. Und das war so eine Hurenparty. Am Anfang kriegt man so, der Mann kriegt dann halt Geld, kann zu einer Frau gehen, die dann so mit Talern bezahlen und danach, die meisten Taler hat dann um 12 Uhr nachts, also Abend, ich weiß nicht, die gewinnt dann irgendeinen Preis. Mhm. Ja, und dann waren so welche wild, dass ich dann gar keinen Mann abbekommen habe, weil eine wollte alles abräumen, die hat sich dann direkt alle Männer genommen. Oh, das gibt keine gute Stimmung. Und die hat sich da in allen Stellungen und da haben wir nur was getrunken und zugeguckt. Ist ja auch mal ja, schön. Deswegen, ja. Zugucken kann ja auch mal Spaß machen. Also ihr geht nicht immer in denselben Club? Nein. Nee, mal da. Ja, was, genau, wir gucken noch, wo es so schön ist. Und, ja. Was kostet denn dann so ein Abend oder so eine Nacht für euch im Club? Eigentlich ist es relativ günstig, weil man da sind extra Köche, man bezahlt so vorne 50 bis 80 Euro kostet der Abend. Ja, ist schon ganz schön. Und dann kriegt man halt Buffet. Pro Person oder beide? Nein, beide. Beide, ja. Naja, ja. Okay. Für einen Mann ist das immer teurer. Der muss dann ein bisschen mehr, wenn ein einzelner Mann. Ja. Für eine Frau, wenn die einzeln geht, die kriegt manchmal ist auch umsonst. Ja, ja. Also da kann man sich dann schon satt essen für vom Buffet. Und, ja, und die Getränke muss... Die muss nein, nein, Getränke gehen auch immer aufs Haus. Ach so, na gut, dann... Ja. Sind ja die alle irgendwann besoffen? Und hängen nur noch besoffen in der Ecke? Nein, eigentlich nicht. Nee, die wollen ja alle Sex haben. Ja, genau. Und wie viele Stunden seid ihr dann da? Ja, die meisten Partys fangen halt um 20 Uhr an. Mhm. Dann sind wir auch schon bis 2 Uhr nachts da. Ja, ja, gut, das hätte ich jetzt auch gedacht. Was war das Geilste, was ihr bisher erlebt habt? Auf der Party? Es gibt so viele. Bitte? Es gibt so viele Momente. Es gibt so viele. Mhm. Da war der Veranstalter selbst da. Mhm. Von dem, und dann hat er halt mich ganz toll gefunden. Mhm. Und der war dann bei uns und dann hat er mich in so einen kleinen Raum geführt. Und dann hat er mich halt so ein bisschen verwöhnt schon. Und ich dann ihn und mein Freund konnte dann zugucken. Aber da ging es richtig ab. Das war richtig ja, toll. Ja, das war eine tolle Erfahrung. Oder sonst auch immer halt. Oder mal zuschauen, wie so eine Frau richtig... Also ihr seid auch Voyeure, ne? Ihr guckt auch gerne zu, höre ich schon. Ja, schon, ja. Ja. Wann geht's wieder in den Club? Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich gucke schon nach Veranstaltungen und ja. Könnt ihr mir vorstellen, wenn man sowas plant, dass man dann schon, heute ist Donnerstag, und wenn man das dann für Samstag plant, dass man schon so in der Vorfreude ist. Genau, und dann, ja, übermorgen lassen wir es krachen. Ja, genau, da müssen wir mal alle Sachen bereitlegen. Ich teile mich dann richtig auf. Und genau, Sachen, laufen da alle nackig rum? Oder? Ja, manche laufen nackig rum. Manche Männer ziehen sich auch so komische Sachen an. Was so Lack und Leder. Ach so. Und was? Aber manche ganz normal halt. Und du, was ziehst du an? Ich ziehe immer unterschiedlich, also so sexy Sachen halt, so Strümpfe, also, die hohe Schuhe immer. Ja? Ja. Hm. So Corsagen, vielleicht Lederkorsagen und sowas? Ja, auch, ja. Ja. Ja, das können wir uns schon ganz gut vorstellen. Ja. Ekaterina, die schöne Russin, hat angerufen und hat uns erzählt und hat uns erzählt von den Sexpartys. Ja. Ich finde das super. Also genießt es, wenn ihr beiden da eure Erfüllung findet, ist das perfekt, finde ich. Ja. Schönen Gruß an deinen Freund, an deinen Mann. Okay. Mach ich. Du nennst ihn ja Mann. Ekaterina, ja, alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wer kommt jetzt? Klaus kommt. Klaus ist 45. Guten Morgen, Klaus. Hallo. Hallo, Klaus. Was ist dein Thema? Latente Alkoholsucht. Latente Sucht eigentlich, um es genau zu sagen. Latente Sucht. Was heißt das konkret? Das heißt im Prinzip, dass ich ein Suchtmensch bin und mir... Ja, jetzt mittlerweile über die Jahre viele Dinge ausprobiert habe, gemacht habe und im Moment so an einem Scheideweg stehe, wo ich mir sage, vielleicht geht jetzt alles den Bach runter. Eben dadurch, dass ich die eine Sucht durch die andere Sucht ersetzt habe. In welcher Sucht bist du denn im Moment? Alkohol. Alkohol. Und was hast du schon alles so ausprobiert? Ich habe gekifft, ich habe früher gefeiert, die üblichen Dinge, die man halt gemacht hat, wenn man gefeiert hat. Mhm. Und danach habe ich halt jahrelang relativ heftig gekifft. Mhm. Ich bin aufgestanden, dann wurde halt so ein Torpedo gedreht und davon wurden dann halt so 5 bis 6 bis 10 über den Tag hinaus konsumiert. Mhm. Und das jeden Tag? Ja. Boah, das heißt, du warst doch gar nicht fähig, dann zu arbeiten. Ganz im Gegenteil. Ich bin sogar mit so einem, also da ich bin im Außendienst unterwegs, also ist auch lustig, dass du Auto gefahren bist. Ja, kann ich auch bestätigen. Was ja sehr schlimm ist, ne? Sind wir uns einig? Ich würde mir wünschen, ich wäre mal erwischt worden und hätte diesbezüglich dann eben auch die rote Karte bekommen, aber es ist eben nie passiert. Mhm. Ich bin zu Gesprächen gefahren und habe mir vorher einen Joint geraucht, um eben locker zu sein. Mhm. So blöd, wie sich das auch anhört. Mhm. Also du hast ein normales Leben parallel dazu führen können. Du bist nicht völlig abgesackt. Das kann man so sagen, ja. Ich hatte Beziehungen, ich bin mittlerweile verheiratet, ich bin glücklich verheiratet, möchte meine Frau auch nicht verlieren und stehe mittlerweile eben an einem Punkt, da ich eben diese ganze Geschichte mit der Kifferei durch den Alkohol jetzt ersetze und der mir... Also Kiffen ist jetzt im Moment weg? Kiffen ist weg, also Kiffen ist schon seit 4 bis 5 Jahren weg. Okay, noch eine Zusatzfrage zu den Drogen. Gab es auch Phasen von Koks, Heroin oder Pillen oder irgendwas? Pillen, ja, zu der Feierzeit halt, wie man das halt früher gemacht hat, hat man halt mal gefeiert und ist in irgendwelche Clubs gegangen. Aber das war nie das Ding, sondern das exzessive Kiffen war das Ding. Und der Alkohol so wie eben. Ja, und der Alkohol, das hat sich halt entwickelt über die Jahre. Und mittlerweile stehe ich an einem Punkt, ich bin beruflich noch ganz gut eingebunden, ich kriege das noch ganz gut kompensiert, aber... Wie viel Alkohol trinkst du denn am Tag? Eine Flasche Wodka. Heute auch schon? Ja. Also an dem jetzt der vergangene Tag, der kurz hinter uns ist. Also eine Flasche Wodka. Ja. Und dabei kannst du arbeiten? Nein. Ja. Die Flasche Wodka, die kommt abends ab 8, 9, 10 Uhr. So, du pfeifst dir tatsächlich abends in einer relativ kurzen Zeit eine ganze Flasche Wodka rein. Genau. Und kannst jetzt so relativ klar mit mir sprechen. So seit mir das tut und so Angst, wie mir das macht, ja. Ja, genau. In der Tat merke ich es kaum, dass du betrunken bist. Ja. Was sagt denn deine Partnerin dazu? Dass ich das halt mehr im Griff haben soll. Sie tritt mir in den Hintern, aber sie sollte es mehr tun, tut sie. Ich kriege mich halt dargestellt, so dass es halt einigermaßen funktioniert, aber es funktioniert nicht. Mir entgleiten das Tagesgeschäft, was ich eben brauche. Und ich stehe jetzt an einem Scheidepunkt. Ja, du bist du immer noch im Außendienst und fährst Auto? Ja. Das heißt, wenn du morgen früh losfährst, hast du doch noch eine Riesenmenge Alkohol im Blut. Höchstwahrscheinlich ist dem so, ja. Genau. Wie gefährlich und wie verantwortungslos dir gegenüber und den anderen Menschen gegenüber. Ja, ohne Einschränkungen, ja. Wie lange geht das jetzt schon mit dieser Flasche Wodka zum Beispiel? Die Flasche Wodka ist es vielleicht seit einem guten Jahr. Vorher war es eine halbe Flasche. Okay, das ist alles schon schlimm genug. Es entwickelt sich halt eine Gewöhnung halt an diese Geschichte. Gibt es ja nur einen einzigen Satz. Klinikentzug. Ja, höchstwahrscheinlich ja. Nee, nicht höchstwahrscheinlich. Definitiv. Da gibt's kein bisschen. Man kann nicht ein bisschen vom Alkohol sich lösen. Man muss radikal weg. Aber was mache ich? Nehme ich mich aus dem Alltag raus und sage so, ich bin für jetzt mal 3 Wochen weg? Ja, oder? Nur so geht es. Okay. Nur so geht's. Ohne Wenn und Aber. Es geht nur mit radikaler Lösung. Wenn du das für dich und dein Leben machen willst, für deine Frau, die du liebst, so habe ich es verstanden. Richtig. So, das ist für dich und deine Familie. Du hast Kinder? Nein. Nein. Aber okay, aber für eure Beziehung machst du das und du machst es für dein Leben. Und sei danke wem auch immer, dass durch deine Sucht noch kein anderer Mensch zu Schaden gekommen ist. Durch das Kiffen damals mit dem Auto und jetzt durch den Alkohol mit dem Auto. Ja, es ist halt einfach so, ich bin ein Suchtmensch und das muss man mir irgendwie austreiben. Gut. Ich muss wahrscheinlich zum Mönch werden. Dafür gibt es hervorragende Kliniken, die genau mit solchen Menschen konfrontiert sind jeden Tag. Warum hast du es denn noch nicht gemacht, Klaus? Weil es halt immer irgendwie noch funktioniert hat. Das ist halt der Punkt. Man muss halt ganz am Boden liegen, bevor es dann irgendwie knallt und man sagt, muss jetzt. Aber das Funktionieren ist ja nicht das alleinige Kriterium. Die Tatsache, dass du abhängig bist, ist ja schon eine Katastrophe, dass du nicht ohne kannst. Die zweite Tatsache, dass du deinen Körper kaputt machst mit so einer Masse von Alkohol, ist ja auch unbestritten. Bin ich bei dir. Ja. Teufelskreislauf. Ich glaube, wir sind uns sehr einig in all den Dingen, die es an Argumenten gibt. Sonst hätte ich nicht angerufen heute Abend. Klaus, du wirst jetzt meine Psychologin bekommen, die gibt dir Adressen an die Hand. Okay. Mehr können wir für dich nicht tun. Und du musst dich so schnell wie möglich jetzt um einen Platz bemühen, um eine Entgiftung bemühen und alles in die Wege leiten. Das kann man sehr schnell machen in einem solchen akuten Zustand. Da gibt es Mittel und Wege. Ich bin für alles offen. Deswegen rufe ich heute an. Sehr gut. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Claudia zurückgerufen und alles weitere im Hintergrund. Okay, danke dir. Ich wünsche viel Erfolg und viel Glück, Klaus. Danke dir. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss. Okay, ciao. Und hier ist Lisa. Lisa ist 27. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Was ist dein Thema, Lisa? Ja, mein Thema ist, dass ich jetzt sind es 2 Wochen, als ich aus der Uni kam, meinen Freund bewusstlos auf dem Sofa vorgefunden habe. Und eigentlich mein erster Gedanke war, nicht den zweiten Menschen, den ich liebe, tot vorzufinden. Wen hast du schon tot vorgefunden? Also ich habe vor, jetzt sind es 8 Jahren, meinen damaligen Freund bei einem Verkehrsunfall verloren. Mhm. Den wir zusammen hatten, den hat er nicht überlebt und ich halt schon. Mhm. Und ich hatte einfach Angst, dass jetzt sozusagen so eine Situation nochmal auf mich zukommt. Verständlicherweise. So, er lag bewusstlos auf dem Sofa. Ja. Und was war los? Wie sich dann nach einigen Hin und Her und Suchen rausgestellt hat. Hast du ihn wachgerüttelt? Ich habe versucht, ihn zu wecken. Ich habe ihn dann am Ende nur über einen Schwerpreis, also Kneifen in die Nasenscheidewand, wach bekommen. Da habe ich erst gedacht, er wäre einfach müde, weil er von der Nachtschicht gekommen war. Mhm. Und vielleicht dachte ich, ja gut, bin ich auch schon mal sehr müde gewesen und habe dann mir erst nichts dabei gedacht. Aber als ich ihm dann halt eine normale Frage gestellt habe und da einfach eine Antwort drauf kam, wo ich dachte, hä, das passt jetzt so gar nicht zu der Frage, habe ich mich schon gewundert. Und als er dann halt sofort wieder eingeschlafen ist und angefangen hat, auch quasi Atemaufsätze zu haben, dachte ich, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und bin dann erst durch die Wohnung und habe halt überall, habe erst so ein großes 500 Gramm Glas Joghurt leer gefunden und habe halt erst gedacht, oh, vielleicht hat er irgendwie ein Problem mit dem Zucker, dass er einen Unterzucker hat oder so. Mhm. Auch wenn er nicht Diabetiker ist oder so, das war halt meine erste Vermutung irgendwie, wenn man ja erstmal an nichts Böses denkt. Ne? Ja, ja, ja. Und dann habe ich irgendwie, bin ich halt zurück ins Wohnzimmer und habe dann auf dem Tisch Flecken gefunden und dachte erst, warum rote Flecken? Naja, ich hatte am Tag vorher Himbeereis gegessen und dachte, ja, vielleicht hast du gekleckert. Dann habe ich auf den Boden geguckt und so einen großen Blutfleck gefunden. Dachte ich, nee, das war jetzt definitiv nichts irgendwie von, ne, von dir. Und habe dann irgendwie erst daran gedacht, dass er sich vielleicht irgendwie verletzt hat oder so. Also entlang des Hin und Her und du warst ganz unsicher. Hast du nicht irgendwann dann gesagt, ich muss den Krankenwagen anrufen? Nee, also ich bin selber aus dem medizinischen Bereich. Also ich bin Krankenschwester, Rettungsassistentin und irgendwie... Du bist Rettungsassistentin sogar? Ja. Okay, dann bist du ja nun wirklich vom Fach. Ja, und es war einfach so, dass ich erst mal gesagt habe, ich will erst wissen, was hier los ist. Ich hatte ihn in der Seitenlage, er hat geatmet und ich habe erst mal gedacht, erst will ich wissen, was hier los ist. Weißt du, was ich gerade gedacht habe, während du das erzählst? Hat er einen Schlaganfall? Das habe ich auch ganz kurz gedacht, dass er vielleicht irgendwie ein neurologisches Problem hat oder sowas. Mhm. Weil er halt auch sehr verwaschen gesprochen hat. Mir erzählt hat, dass er, wir haben den Globus stehen, dass er den doppelt sieht und so. Und dachte ich erst mal, im Endeffekt habe ich dann, bin ich halt irgendwie nochmal in die Küche, habe im gelben Sack, der halt ja durchsichtig ist, blutige Taschentücher gefunden, habe dann in den Mülleimer geguckt und habe da ein Medikament gefunden, was diesen Zustand quasi erklärt. Das heißt, er hat versucht, sich das Leben zu nehmen? Nein, also er streitet ab, dass es ein Suizidversuch war, sondern dass er einfach nur Ruhe wollte. Das glaube ich ihm sogar. Was war denn das für ein Medikament? Dormicum. Und das wirkt? Das wirkt wie? Also das kriegen Menschen zum Beispiel, um Untersuchungen zu machen. Also wie eine Magenspiegelung oder so. Ach so, das ist um so eine leichte Narkose zu bekommen. Ja, genau. Mhm. Beziehungsweise kriegen häufig in Tablettenform Menschen auch, bevor sie in den bevor sie operiert werden, um einfach ein bisschen zur Ruhe zu kommen. So die Scheißegal-Pille quasi. Mhm. Das macht auch quasi, nicht immer, aber bei vielen Menschen eine Amnesie, also dass sie einfach vergessen, was passiert ist. Er kann sich an vieles, was hier passiert ist, auch überhaupt nicht erinnern. Aber du musst doch dann, wenn du vom Fach bist, spätestens da hättest du doch gleich sagen müssen, ja, ich rufe mal die Kollegen. Ja, das Problem ist, er arbeitet hier, ne? Und ich wollte ihm einfach, ersparen, dass er von seinen Kollegen gefunden wird. Einfach weil. Also was heißt das im Klartext? Es ist kein Arzt gekommen. Doch. Ich habe ihn dann versucht zu wecken, das habe ich auch irgendwann geschafft und habe ihn dann versucht quasi zu überreden, mit mir zu kommen, das hat er nicht gemacht. Und da habe ich ihn halt gesagt, klar, ich wollte ihm nur quasi die Möglichkeit geben, dass wenn er es hingekriegt hätte, dass er mit mir selber in ein Krankenhaus hätte gehen können. Einfach weil ich gesagt habe, wenn ich es irgendwie hinkriege, ihn in mein Auto zu laden, mache ich das mit ihm alleine, weil ich einfach weiß. Und das ist dann auch passiert? Am Ende... Ich verstehe dich so ein bisschen schlecht, deswegen frage ich immer. Am Ende habe ich halt wirklich einen Rettungswagen gerufen und habe halt auch einfach habe dann halt die Karten auf den Tisch gelegt und letzten Endes kam dann einfach ein Auto von einer anderen Organisation, der ist ins Krankenhaus gekommen. Und da hat man ja wieder hergerichtet. Quasi, ja, also haben ihn dann erstmal auf die Überwachungsstation gelegt, also auf die Intensivstation bis abends, bis er wieder wach war. Machen wir es mal nicht so detailliert, Lisa. Am Ende ist er halt dann noch eine Nacht in der Psychiatrie geblieben und dann ist er erstmal wieder nach Hause gekommen. Aber irgendwas, du sagst, er hat es nicht bewusst, also er wollte sich nicht das Leben nehmen? Nein, aber er hat es, denke ich, aus Sorge, oder ich weiß, dass er es aus Sorge um mich gemacht hat. Weil, bitte? Hat es? Er hat es aus Sorge um mich gemacht, weil ich einfach schwer krank bin und ich glaube einfach... Was hast du für eine Krankheit? Ich habe eine Stoffwechselerkrankung, die sehr, sehr selten ist und ich habe vor 4 Jahren einen bösartigen Tumor gehabt, wo jetzt halt im Raum oder zu dem Zeitpunkt im Raum stand, dass Metastasen zurückgekommen sind quasi. Ach so. Also in der Leber und in der Wirbelsäule und wenn halt beides sich bestätigt hätte, dann wäre es das mit dem Leben wahrscheinlich gewesen, einfach weil es zu viele... Das hat sich aber nicht bestätigt. Also mit der Leber wissen wir es noch nicht. Mit der Wirbelsäule ist es einfach nur ein alter Wirbelbruch, der wahrscheinlich von dem Unfall zurückgeblieben ist. Du bist sehr jung, noch 27 Jahre alt. Was für eine Art von Krebs hat man da vermutet bei dir? Man hat nicht nur vermutet, sondern ich hatte tatsächlich vor 4 Jahren Darmkrebs, was sehr, sehr selten ist in meinem Alter. In der Tat, ja. Fünf Jahre sind das jetzt. 2011, 5 Jahre. Und du glaubst, dass ihn das so gestresst hat, dass er deshalb sich mal einfach mal wegkicken wollte? Ja. Also beziehungsweise einfach, wir sind vor einiger Zeit sehr weit weggezogen von da, wo wir vorher gewohnt haben. Wir kennen hier niemanden, wir haben hier niemanden, an den wir uns wirklich wenden können. Und ich glaube einfach, dass wir in diese, was er hinterher auch gesagt hat, einfach diese Sorge und dieses auf der Arbeit immer kranke Menschen und Leid zu sehen und dann zu Hause quasi geht es weiter. Allerdings, man muss einfach sagen, dazu kommt halt meine Stoffwechselerkrankung. Ich habe in den letzten 2 Jahren viel im Krankenhaus gelegen. Ich habe 2-mal neu laufen gelernt. Ich war beatmet. Ich hatte 2-mal eine Blutvergiftung. Also es war auch dann viel, kann man die, dass ich wirklich das Leben nur von mir auf der Kippe stand. Und da ist, glaube ich, die Belastung, kann man die Belastung verstehen? Ja. Wie ist denn die Lage heute? Also er geht weiterhin zu der Therapeutin, wo er dann quasi auch an dem Tag dann zum Gespräch war, weil er sagt, der vertraut ja und mit der kommt er gut zurecht. Ich meine, das war jetzt noch nicht oft, 2-mal oder so. So an sich, er war dann noch eine Zeit lang krankgeschrieben, glaube ich. Grundsätzlich geht es ihm ganz gut. Er spricht auch jetzt mehr mit mir. Allerdings merke ich, dass ich zum Beispiel, wenn ich weiß, er kommt vor mir von der Arbeit nach Hause und ich bin noch in der Uni, oft merke, dass ich ein ungutes Gefühl habe. Weißt du, hast du denn mal darüber nachgedacht? Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass ihr vielleicht mal, um alles etwas zu klären und vielleicht zu ordnen, gemeinsam mal zu einer Therapiestunde oder zu mehreren Stunden gehen könntet? Ja, wir hatten das, also ich hatte es auch schon länger vorher angesprochen, da war es auch erst geplant, dann kam der Umzug. Ja, das ist quasi in Planung. Wir haben gesagt, erstmal soll er einzeln mit der Dame ein bisschen sprechen und dann für später ist das durchaus Finde ich gut, auf jeden Fall. Also angedacht, weil wir einfach, also ich glaube, erstmal muss er sich selber ordnen, bevor ich man glaube, sagt. Ich glaube ja auch, Lisa, du hast es ja gerade so geschildert, dass ihr so isoliert lebt. Ihr habt euren stressigen, anspruchsvollen Job und habt noch keine wirklichen Freunde und Bekannte. Das ist richtig, ne? Ja, ich meine, wir wohnen erst seit Anfang Oktober ja, hier. Ja, so schnell geht das nicht. Ja, ich studiere halt und ich habe ein paar mehr Leute, ich habe halt ein paar Kommilitonen, aber es ist halt, ja, wie sagte die Psychologin so schön, das ist noch nicht die beste Herzensfreundin. Genau. Das ist einfach so. Die Zeit ist dafür ist ja einfach die Zeit. Und ihr müsst irgendwie sehen, dass ihr eine Gegenwelt zu eurem Beruf und zu dem belastenden Alltag habt. Genau. Sei es Sport, sei es Tanzen, genau. Singen, ich weiß nicht, irgendwas. Genau, das ist aber genau das, was wir im Moment machen. Also zum Beispiel, er geht halt angeln, er macht das jetzt auch häufiger. Mhm. Ich gehe jetzt auch mal mit, auch wenn es nicht unbedingt jetzt das ist, was ich super spannend finde, aber einfach, damit man rauskommt. Mhm, genau. Wir suchen gerade einen Sport, der das halt auch irgendwie mit Schichtdienst vereinbar ist, weil sehr ich finde einfach, es ist halt total blöd, irgendwie einen Sport zu machen, wo man dann irgendwie tanzen ist halt blöd, ne? Wenn die Tanzstunde weitergeht und man fehlt dann irgendwie. Ja, ja. Aber dann seid ihr ja eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Das, ja, ich denke schon. Mit der Therapie und die Aktivitäten und so weiter. Lisa, Mensch, ich wünsche euch wirklich von Herzen, dass ihr das alles in den Griff bekommt. All die vielen Baustellen, die da in eurem Leben. Das wird schon. Also ich bin da, glaube ich, recht zuversichtlich oder zuversichtlicher als er einfach. Dürfen wir dich vielleicht trotzdem nochmal anrufen? Vielleicht haben wir auch noch eine Idee im Hintergrund für euch. Ja, vielleicht. Genau, dann machen wir das, liebe Lisa. Ich wünsche euch wirklich von Herzen alles Gute und schöne Grüße an deinen Freund. Ja. Und auf, dass alles gut wird. Ja, danke. Du legst auf, wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Tschüss. Und zu später Stunde habe ich hier noch die Pia. Die Pia ist 45. Guten Morgen, Pia. Guten Morgen, Damian. Ach, Pia, wir haben gar nicht mehr lange Zeit. Leg los. Ich habe über Blablaka ganz normal Mitfahrer mitgenommen. Ich bin von der Schweiz nach München gefahren und habe ganz normal die Schweizer Grenze passiert und bin durch den Tunnel gefahren, Pendlertunnel und Richtung Lindauer Autobahn. Und plötzlich, also um 19 Uhr habe ich gestartet in Basel und bin über St. Gallen gefahren, habe in Basel jemand mitgenommen und in St. Gallen aufgegabelt. Ich kannte die nicht. Man schreibt sich halt übers Netz. Mhm. Und bin von der Polizei kontrolliert worden und es hat sich halt herausgestellt, dass das Flüchtlinge waren. Und ich jetzt 6 Stunden auf der Polizeistation war, verhört worden bin, ausgezogen worden bin. Ach du je. Man vermutet, dass du ein Schlepper bist oder sowas. Ist das keine Vermutung, es ist der Fakt. Ich habe eine Strafanzeige wegen Schlepper. Ach du je. Ach du je. Ich bin alleinerziehende Mama immer gewesen. Ich bin ein ganz normale. Hast du den Leuten das angesehen, dass sie Flüchtlinge sind? Nein. Gar also nicht. Der Polizist hat mir vorgeworfen, warum ich keine Ausweise verlangt habe und habe ich gesagt, also Novartis ist eine Riesenfirma, die die weltweit das Unternehmen und ich meine, mein heutiges Weltbild ist nun mal Multikulti. Mhm. Also ich wohne ja nicht irgendwo auf dem Land, ja, ich wohne in der Großstadt. Mich wundert, du bist von der Schweiz nach Deutschland gefahren. Ja. Wie kamen die Leute denn in die Schweiz? Das ist schon sehr schwer, in die Schweiz überhaupt zu kommen. Ja, das habe ich dann den Polizisten auch gefragt, sagt er ja, ob ich nicht damit gerechnet habe. Und dann habe ich gesagt, also ich weiß nicht, wenn einer in der Schweiz ist, was will der denn dann in Deutschland? Aber der eine kam aus Pakistan, hat sich rausgestellt und das ist ja ein Ablehnungsasylverfahren. Ich meine, letztendlich haben sie es geschafft, nicht bis nach Bayern, aber bis nach Baden-Württemberg. Mhm, und bei diesen Strafbefehlen, es war ja nicht nur ein Flüchtling, sondern ich hatte 2 im Auto. 2 was? Unabhängige Personen voneinander. Was droht und dir denn jetzt? Strafbefehl, Strafverfahren, ist man beim Staat angestellt, ist man natürlich seine Arbeitsstelle auch los. Mhm. Ich bin halt dann persönlich ruiniert letztendlich, nervlich voll auf Nullpunkt. Mhm. Dann hat er gesagt, warum ich denn nicht, wie kann das sein, dass ich als Frau 2 Männer im Auto mitnehme? Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich lebe schon 27 Jahre alleine. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wer mir begegnet in meinem Leben, weil ich eigentlich das immer als ein sicheres oder normales Land mich frei bewegen konnte. Folgendes, die Sendung ist gleich vorbei. Wir werden dich aber gleich nochmal zurückrufen. Dafür bitte ich dich aufzulegen, okay? Ja. Okay, bis gleich. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Moritz Güldenring. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht. Bis dahin, tschüss.